Kapitel 5 aus der Doppelgänger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Doppelgänger von F.M. Dostojewski, übersetzt von Hermann Röll. Auf allen Petersburger Türmen, auf denen Uhren die Stunden zeigten und schlugen, schlug es gerade Mitternacht, als Herr Goljatkin ganz außer sich dicht bei der Ismailowski-Brücke auf die Uferstraße an der Fontanka hinausgelaufen kam. Nachdem er sich vor seinen Feinden gerettet hatte und vor den Verfolgungen und vor dem Hagel vom Püffen, der auf ihn niedergeprasselt war, und vor dem Geschrei der aufgeregten alten Damen und vor dem Achs und Ohs der übrigen Weiblichkeit und vor Andrei Filipowitsches vernichtenden Blicken. In Herrn Goljatkin war gar kein Leben mehr, im vollen Sinne des Wortes kein Leben mehr, und wenn ihm in diesem Augenblicke noch die Fähigkeit zu laufen verblieben war, so war das nur durch ein Wunder geschehen, durch ein Wunder, an das er selbst nicht glauben wollte. Es war eine schreckliche Nacht, eine richtige Novembernacht, feucht, neblig, mit Regen und Schnee, eine Nacht, in der man auf das Leichteste zu Rheumatismus, Schnupfen, Bräune und allen möglichen Arten und Gattungen von Fiebern gelangen konnte, kurz eine Nacht, die alle Annehmlichkeiten des Petersburger Novembers in sich vereinigte. Der Wind heulte in den öden Straßen, staute das schwarze Wasser der Fontanke auf und rüttelte ingrimmig an den schlanken Laternen der Uferstraße, die ihrerseits sein Geheul mit einem hellen, durchdringenden Getön beantworteten. Was ein jedem Einwohner von Petersburg wohlbekanntes, schrilles, klirrendes Konzert ergab. Es regnete und schneite gleichzeitig. Vom Winde getrieben fuhren die Regenstrahlen beinahe in horizontaler Richtung einher, wie aus einer Feuerspritze, und stachen den unglücklichen Herrn Goljatkin ins Gesicht wie tausend Nadeln. Inmitten der nächtlichen Stille, die nur durch das ferne Wagenrollen, das Geheul des Windes und das Klirren der Laternen unterbrochen wurde, ließ sich trübselig das Plätschern und Rauschen des Wassers vernehmen, das von allen Dächern und Gesimsen und aus allen Dachrinnen auf das granitene Trottoir strömte. Weit und breit war keine Menschenseele zu erblicken. Ja, dies schien zu solcher Zeit, bei solchem Wetter, von vornherein unmöglich zu sein. So trabte denn Herr Goljatkin jetzt allein mit seiner Verzweiflung auf dem Trottoir an der Fontanka in seiner gewöhnlichen, trippelnden, eiligen Gangart dahin, mit dem Wunsche, möglichst schnell nach seiner Schestilabatschnaja-Straße, nach seiner vierten Etage und nach seiner Wohnung zu gelangen. Obwohl der Schnee, der Regen und alle sonstigen unnennbaren Unannehmlichkeiten einer feuchten, stürmischen Petersburger Novembernacht zugleich auf den ohnehin schon durch das Unglück tief gebeugten Herrn Goljatkin eindrangen und ihm nicht die geringste Erholungspause vergönnten, ihn bis auf die Knochen durchpusteten, ihm die Augen verklebten, ihn von allen Seiten umwehten, ihn beinahe umwarfen und ihm die letzte Besinnung raubten, obwohl all dies zusammen auf Herrn Goljatkin einstürmte, als ob es sich mit all seinen Feinden verschworen hätte, ihm den Garaus zu machen, so blieb trotz alledem Herr Goljatkin doch gegen diesen letzten Feindschaftsbeweis des Schicksals fast unempfindlich. So stark hatte alles, was ihm einige Minuten vorher bei dem Herrn Staatsrat Berendejew begegnet war, ihn ergriffen und erschüttert. Wenn jetzt ein fremder, unbeteiligter Zuschauer im Stillen von der Seite her Herrn Goljatkins gramvolle Flucht beobachtet hätte, so hätte auch der einen furchtbaren Schreck über die Nöte des Armen bekommen und sicherlich gesagt, Herr Goljatkin sehe jetzt so aus, als wolle er sich vor sich selbst irgendwohin verstecken, als wolle er vor sich selbst irgendwohin fliehen. Ja, es war wirklich so. Wir können noch mehr sagen, Herr Goljatkin wünschte nicht nur, vor sich selbst zu fliehen, sondern sogar gänzlich vernichtet zu werden, nicht zu existieren, in Staub und Asche verwandelt zu werden. Im gegenwärtigen Augenblicke nahm er nichts von dem, was ihm umgab, wahr. Er verstand nichts, was um ihn herum geschah, und sah so aus, als ob tatsächlich für ihn weder die Unannehmlichkeiten der gräulichen Nacht noch der weite Weg, noch der Regen, noch der Schnee, noch der Wind, noch das ganze grässliche Wetter existierten. An Herrn Goljadkins rechten Bein war der Gummischuh vom Stiefel abgegangen und auf dem Trottoir an der Fontanka im Schmutz und im Schnee stecken geblieben. Aber es kam Herrn Goljadkin gar nicht in den Sinn, seinetwegen umzukehren. Er hatte den Verlust überhaupt nicht bemerkt. Er war so verstört, dass er trotz allem, was ihn umgab, ganz erfüllt von dem Gedanken an die schreckliche Katastrophe, von der er soeben betroffen war, mehrere Male plötzlich regungslos wie ein Pfahl mitten auf dem Trottoir stehen blieb. In solchen Augenblicken war er dem Tode, dem Verscheiden nahe. Dann riss er sich auf einmal wie ein Wahnsinniger von dem Platze los und lief, ohne sich umzusehen, davon, wie wenn er sich vor irgendwelchen Verfolgern, vor irgendwelchem noch furchtbareren Unglück retten wollte. Wirklich, seine Lage war schrecklich. Endlich, als seine Kräfte völlig erschöpft waren, blieb Herr Goljadkin stehen, stützte sich auf das Geländer am Ufer in der Haltung jemandes, der plötzlich ganz unerwartet von Nasenbluten befallen ist, und begann starr in das trübe, schwarze Wasser der Fontanka hinabzublicken. Es ist unbekannt, wie viel Zeit er mit dieser Beschäftigung verbrachte. Bekannt ist nur, dass Herr Goljadkin in diesem Augenblicke so verzweifelt, so abgequält, abgemartert und abgemattet war und dermaßen die an sich schon schwachen Überreste von Lebensmut verloren hatte, dass er alles vergaß. Die Ismailowski-Brücke und die Schestilowodschnaja-Straße und seine jetzige Lage. In der Tat, was konnte ihm noch weiter begegnen? Es war ihm ja jetzt alles gleich. Die Sache war geschehen, sein Entschluss unerschütterlich gefasst. Was konnte ihm noch widerfahren? Plötzlich zuckte er mit dem ganzen Körper zusammen und sprang unwillkürlich ein paar Schritte zur Seite. Mit einer unerklärlichen Unruhe begann er um sich zu blicken, aber es war niemand da. Es hatte sich nichts Besonderes ereignet und doch war es ihm so gewesen, als hätte jemand soeben in diesem Augenblicke bei ihm gestanden, dicht neben ihm, ebenfalls auf das Ufergeländer gelehnt und hätte, wunderbar, sogar etwas zu ihm gesagt, schnell, abgebrochen und nicht ganz verständlich, aber über einen ihn angehenden, ihn sehr nahe angehenden Gegenstand. »Ach was, es wird mir nur so vorgekommen sein, nicht wahr?« sagte Herr Goljadkin, indem er sich noch einmal ringsum schaute. »Aber wo stehe ich denn hier?« ach ja«, schloss er, den Kopf hin und her wiegend, begann aber mit einem unruhigen, traurigen Gefühle, ja mit Angst, in die trübe, feuchte Ferne zu blicken, wobei er seine Augen aufs Äußerste anstrengte und sich unter Aufbietung aller Kraft bemühte, mit seinem kurzsichtigen Blicke den nassen Dunst, der sich vor ihm ausbreitete, zu durchdringen. Indessen fiel Herrn Goljadkin nichts Neues und nichts Besonderes in die Augen. Alles schien in gehöriger Ordnung zu sein. Das heißt, der Schnee fiel noch stärker, noch dichter und in noch größeren Flocken. In einer Entfernung von 20 Schritten war nicht das Geringste zu sehen. Die Laternen klirrten noch schärfer als vorher, und der Wind schien sein trauriges Lied in noch weinerlicherem, kläglicherem Tone zu singen, wie ein zudringlicher Bettler, der um ein Kupferstückchen bittet, um sich zu ernähren. Ach ja, aber was ist denn mit mir?« wiederholte Herr Goljadkin noch einmal, machte sich von Neuem auf den Weg und warf fortwährend flüchtige Blicke rings um sich. Aber unterdessen machte sich in Herrn Goljadkins ganzem Wesen eine neue Empfindung geltend, ein Mittelding zwischen Kummer und Angst. Ein fieberhaftes Zittern lief durch seine Glieder. Es war ein unerträglich peinvoller Augenblick. »Nun, es ist ja nichts Schlimmes«, sagte er, um sich Mut zu machen. »Nun, es ist ja nichts Schlimmes. Vielleicht ist die Sache überhaupt nicht schlimm. Und niemandes Ehre ist befleckt. Vielleicht musste es so kommen«, fuhr er fort, ohne selbst zu verstehen, was er sagte. »Vielleicht wird das alles sich seinerzeit gut gestalten, und es werden gegen niemand Vorwürfe erhoben werden, und alle werden gerechtfertigt dastehen.« Während er so sprach und sich mit Worten das Herz leichter machte, rüttelte Herr Goljadkin sich ein wenig und schüttelte sich die Schneeflocken ab, die ihm in dichter Schicht den Hut, den Kragen, den Mantel, das Halstuch, die Stiefel und alles bedeckten. Aber das sonderbare Gefühl, seine seltsame, unklare Schwermut, konnte er immer noch nicht loswerden, nicht von sich abschütteln. Irgendwo in der Ferne ertönte ein Kanonenschuss. Das ist mal ein Wetter, dachte unser Held. Horch, es wird doch keine Überschwemmung geben. Offenbar ist das Wasser sehr stark gestiegen. Kaum hatte Herr Goljatkin dies gesagt oder gedacht, als er vor sich einen Passanten ihn entgegenkommen sah, der sich wahrscheinlich, ebenso wie er selbst, aus irgendwelchem Anlass verspätet hatte. Die Sache hätte als etwas ganz Unbedeutendes, Zufälliges erscheinen können, aber aus einem nicht verständlichen Grunde regte sich Herr Goljatkin darüber auf und wurde sogar etwas ängstlich und verwirrt. Nicht eigentlich, dass er sich vor einem schlechten Menschen gefürchtet hätte, sondern vielleicht nur so ohne rechten Grund. Aber wer kennt ihn schließlich, diesen verspäteten Wanderer, dachte Herr Goljatkin flüchtig. Vielleicht hat er es auch gerade auf mich abgesehen, und ich bin hier die Hauptsache, und er geht nicht zwecklos, sondern hat seine bestimmte Absicht und kreuzt geflissentlich meinen Weg und wird mit mir anbinden. Vielleicht dachte übrigens Herr Goljatkin das eigentlich nicht, sondern hatte nur für einen Augenblick eine ähnliche, sehr unangenehme Empfindung. Übrigens hatte er zu Gedanken und Empfindungen keine Zeit mehr. Der Fußgänger war schon nur noch 2 Schritte von ihm entfernt. Herr Goljatkin beeilte sich sofort, nach seiner steten Gewohnheit, eine ganz besondere Miene anzunehmen, eine Miene, die deutlich zum Ausdruck brachte, dass er, Goljatkin, still für sich dahingehe und sich um nichts kümmere und dass der Weg für alle breit genug sei und dass er selbst, Goljatkin, niemandem etwas zuleide tue. Plötzlich blieb er wie angenagelt, wie vom Blitz gerührt stehen, drehte sich dann schnell um und blickte dem Passanten nach, der soeben an ihm vorbeigegangen war, und zwar drehte er sich mit einer solchen Miene um, als wenn ihn eine fremde Kraft rückwärts zöge, als wenn ihn der Wind wie eine Wetterfahne umdrehte. Der Fußgänger war schnell in dem Schneegestöber verschwunden. Auch er ging eilig. Auch er war, wie Herr Goljatkin, gekleidet und vom Kopf bis zu den Füßen eingehüllt und trippelte ebenso wie dieser mit schnellen kleinen Schritten in einer Art von Trab auf dem Trottoir an der Fontanka dahin. »Was ist das?« flüsterte Herr Goljatkin, misstrauisch lächelnd, aber am ganzen Leibe zitternd. Ein kalter Schauder lief ihm den Rücken entlang. Unterdessen war der Passant gänzlich verschwunden, auch seine Schritte waren nicht mehr zu hören. Aber Herr Goljatkin stand immer noch da und sah ihm nach. Endlich indes kam er allmählich wieder zur Besinnung. »Aber was soll denn das heißen?« dachte er ärgerlich. »Bin ich denn wirklich verrückt geworden?« Er wandte sich um und setzte seinen Weg fort, wobei er seine Schritte mehr und mehr beschleunigte und sich bemühte, überhaupt an nichts mehr zu denken. Zuletzt schloss er sogar in dieser Absicht die Augen. Auf einmal schlug mitten in dem Geheul des Windes und dem Geräusch des Unwetters wieder der Schall sehr nahe Schritte an sein Ohr. Er fuhr zusammen und machte die Augen auf. Vor ihm war in einer Entfernung von ungefähr 20 Schritten wieder die dunkle Gestalt eines Menschen sichtbar, der sich ihm schnell näherte. Dieser Mensch eilte und hastete, die Entfernung verminderte sich rasch. Herr Goljatkin konnte seinen neuen, verspäteten Gefährten sogar schon ganz deutlich sehen. Er blickte hin und schrie vor Erstaunen und Schreck auf. Die Beine brachen unter ihm zusammen. Es war jener selbe, ihm bekannte Fußgänger, den er etwa 10 Minuten vorher an sich hatte vorbeigehen sehen und der plötzlich ganz unerwartet jetzt wieder vor ihm erschien. Indes war dieses Wunder nicht der einzige Grund, weswegen Herr Goljatkin erstaunt war. Erstaunt aber war Herr Goljatkin in so hohem Grade, dass er stehen blieb, aufschrie und etwas sagen wollte. Er machte sich daran, dem Unbekannten nachzulaufen. Er rief ihm sogar etwas zu, wahrscheinlich in dem Wunsche, ihn schneller zum Stehenbleiben zu veranlassen. Der Unbekannte blieb wirklich ungefähr 10 Schritte von Herrn Goljatkin entfernt stehen. Und zwar so, dass das Licht einer nahestehenden Laterne vollständig auf seine ganze Gestalt fiel. Er blieb stehen, wandte sich zu Herrn Goljatkin um und wartete mit ungeduldiger, ernster Miene darauf, was dieser ihm sagen werde. »Entschuldigen Sie, ich habe mich wohl geirrt«, sagte unser Held mit zitternder Stimme. Der Unbekannte drehte sich schweigend und ärgerlich wieder um und setzte schnell seinen Weg fort, wie wenn er sich beeilen wollte, die mit Herrn Goljatkin verlorenen 2 Sekunden wieder einzubringen. Was Herrn Goliathkin betrifft, so zitterten ihm alle Glieder, die Knie wurden ihm schwach und knickten ein, und er setzte sich stöhnend auf einen neben den Trottoir stehenden Prellstein. Übrigens hatte er wirklich allen Grund, in solche Bestürzung zu geraten. Die Sache war die, dass dieser Unbekannte ihm jetzt gewissermaßen bekannt vorkam, und das wäre alles noch nichts gewesen. Aber er erkannte diesen Menschen, erkannte ihn jetzt fast mit Sicherheit. Er hatte ihn häufig gesehen, diesen Menschen, hatte ihn irgendwann gesehen, sogar erst ganz vor kurzem. Wo war das doch gewesen? Etwa gestern? Übrigens war auch das wieder nicht die Hauptsache, dass Herr Goliathkin ihn häufig gesehen hatte. Es war auch an diesem Menschen fast nichts Besonderes. Er konnte entschieden beim ersten Blicke niemandes besondere Aufmerksamkeit erregen. Er war eben ein Mensch wie alle anderen, selbstverständlich ein ordentlicher Mensch wie alle ordentlichen Menschen und besaß vielleicht irgendwelche sogar recht erheblichen guten Eigenschaften. Kurz, er war ein gewöhnlicher Mensch. Herr Goliathkin hegte sogar keinen Hass, keine Feindschaft, ja nicht einmal den leisesten Widerwillen gegen diesen Menschen. Es hätte sogar scheinen können, dass das Gegenteil der Fall sei. Und doch, und in diesem Umstande lag das Hauptgewicht, und doch hätte er für keine Schätze der Welt gewünscht, ihm zu begegnen und besonders ihm so zu begegnen wie zum Beispiel jetzt. Wir können noch mehr sagen. Herr Goliathkin kannte diesen Menschen genau. Er wusste sogar, wie er mit dem Vatersnamen und dem Familiennamen hieß, aber doch hätte er um keinen Preis und, um den Ausdruck zu wiederholen, für keine Schätze der Welt ihn nennen oder zugeben mögen, dass der Mensch das so heiße, diesen Vatersnamen und diesen Familiennamen führe. Wie lange Herrn Goliathkins verständnisloses Brüten dauerte, ob er lange auf dem Prellstein saß, das kann ich nicht sagen. Aber als er endlich ein wenig zur Besinnung gekommen war, begann er auf einmal aus Leibeskräften zu laufen, ohne sich umzublicken. Der Atem ging ihm aus. Er stolperte zweimal und wäre beinahe hingefallen, und bei dieser Gelegenheit verwaiste auch Herrn Goliathkins zweiter Stiefel, indem er ebenfalls seinen Gummischuh verlor. Endlich mäßigte Herr Goliathkin seinen Schritt ein wenig, um wieder zu Atem zu kommen, blickte eilig um sich und sah, dass er bereits, ohne es zu merken, seinen ganzen Weg an der Fontanka entlang zurückgelegt, die Anitschkow-Brücke überschritten, einen Teil des Nevsky-Prospektes entlang gegangen war und jetzt an der Kreuzung mit der Litajnaja-Straße stand. Herr Goliathkin bog in die Litajnaja-Straße ein. Seine Lage glich in diesem Augenblicke der Lage eines Menschen, der am Rande eines furchtbaren Abgrundes steht, wenn die Erde unter seinen Füßen sich loslöst, sich schon geneigt, sich schon in Bewegung gesetzt hat, zum letzten Male schwankt, fällt und ihn in den Abgrund hinabreißt, während der Unglückliche nicht genug geistige Kraft und Energie besitzt, um zurückzuspringen und seine Augen von dem gähnenden Schlund abzuwenden. Der Abgrund zieht ihn an, und er springt schließlich selbst in ihn hinein und beschleunigt selbst den Augenblick seines eigenen Unterganges. Herr Goliathkin wusste, fühlte und war völlig überzeugt, dass ihm unbedingt unterwegs noch etwas Übles zustoßen, dass ihm noch irgendwelche Unannehmlichkeit widerfahren, dass er zum Beispiel seinem Unbekannten wieder begegnen werde. Aber seltsam, er wünschte diese Begegnung sogar, hielt sie für unvermeidlich und wünschte nur, dass alles möglichst schnell zu Ende gehen, seine Lage sich irgendwie entscheiden möchte, aber nur recht bald. Dabei aber lief und lief er immer, und zwar wie von einer fremden Kraft getrieben, denn in seinem ganzen Wesen fühlte er eine Art von Taubheit und Schwäche. Er konnte nichts überlegen, obgleich seine Gedanken sich wie ein Dorngesträuch an alles anhackten. Ein verlaufenes Hündchen, ganz nass und zitternd, schloss sich an Herrn Goliathkin an und lief eilig neben ihm her. Es hatte den Schwanz und die Ohren angedrückt und blickte von Zeit zu Zeit schüchtern und mit leicht verständlichem Ausdruck zu ihm hin. Ein ferner, längst schon vergessener Gedanke, die Erinnerung an ein weit zurückliegendes Ereignis, kam ihm jetzt in den Kopf, klopfte wie ein Hammer darin umher, ärgerte ihn und wollte nicht wieder weichen. »Ach, der widerwärtige kleine Hund«, flüsterte Herr Goliathkin vor sich hin, ohne sich selbst zu begreifen. Endlich erblickte er seinen Unbekannten an der Ecke der Italianskaja-Straße. Aber jetzt kam der Unbekannte ihm nicht mehr entgegen, sondern er bewegte sich in derselben Richtung wie er und lief ebenfalls einige Schritte vor ihm. Endlich kamen sie in die Schestilowodschnaja-Straße. Herr Goljatkin war ganz außer Atem. Der Unbekannte blieb gerade vor dem Hause stehen, in welchem Herr Goljatkin wohnte. Die Klingel ertönte und fast gleichzeitig das Kreischen des eisernen Riegels. Das Pförtchen öffnete sich. Der Unbekannte bückte sich, schlüpfte hinein und war verschwunden. Fast in demselben Augenblicke kam auch Herr Goljatkin eilig herbei und flog wie ein Pfeil durch das Tor. Ohne auf den brummenden Hausknecht zu hören, lief er atemlos auf den Hof und erblickte sogleich seinen interessanten Gefährten wieder, den er einen Augenblick aus den Augen verloren gehabt hatte. Der Unbekannte wurde ihm an dem Eingange zu derjenigen Treppe flüchtig sichtbar, die zu Herrn Goljatkins Wohnung führte. Herr Goljatkin stürzte ihm nach. Die Treppe war dunkel, feucht und schmutzig. Auf allen Absätzen war eine Menge verschiedenartigen Gerümpels aufgehäuft, das den Mietern gehörte, so daß ein ortsunkundiger Fremder, der im Dunkeln auf diese Treppe geriet, wohl eine halbe Stunde gebrauchte, um sich hinaufzuarbeiten. Gefahr lief, sich die Beine zu brechen und zugleich mit der Treppe auch seine Bekannten verwünschte, die in einem so grässlichen Hause Wohnung genommen hatten. Aber Herrn Goljatkins Gefährte schien gut bekannt und ein Hausangehöriger zu sein. Er lief, ohne Schwierigkeiten zu finden, behende und mit völliger Ortskenntnis hinauf. Herr Goljatkin hatte ihn beinahe ganz eingeholt. Zwei- oder dreimal schlug ihm sogar der Saum des Mantels des Unbekannten an die Nase. Sein Herzschlag drohte auszusetzen. Der geheimnisvolle Mensch blieb gerade vor der Tür zu Herrn Goljatkins Wohnung stehen, klopfte und, was übrigens zu anderer Zeit Herrn Goljatkin in Erstaunung versetzt hätte, Petruschka öffnete, wie wenn er gewartet und sich nicht schlafen gelegt hätte, sogleich die Tür und empfing den Eintretenden mit einer Kerze in der Hand. Ganz außer sich lief der Held unserer Erzählung in seine Wohnung hinein, ohne Mantel und Hut abzulegen, durchschritt er den Flur und blieb wie vom Donner gerührt auf der Schwelle seines Zimmers stehen. Herrn Goljatkins Ahnungen waren sämtlich in Erfüllung gegangen. Alles, was er befürchtet und vorher vermutet hatte, war jetzt zur vollen Wirklichkeit geworden. Der Atem stockte ihm, der Kopf schwindelte ihm. Der Unbekannte saß vor ihm ebenfalls in Mantel und Hut auf seinem eigenen Bette, lächelte leise, kniff die Augen ein wenig zusammen und nickte ihm freundschaftlich zu. Herr Goljatkin wollte aufschreien, aber er konnte es nicht. Er wollte irgendwie Einspruch erheben, aber seine Kraft reichte dazu nicht aus. Die Haare auf seinem Kopfe sträubten sich und er knickte vor Schreck besinnungslos da, wo er stand, zusammen. Und er hatte auch allen Grund, entsetzt zu sein. Herr Goljatkin hatte seinen nächtlichen Freund vollständig erkannt. Sein nächtlicher Freund war kein anderer als er selbst. Herr Goljatkin selbst. Ein anderer Herr Goljatkin, aber vollständig derselbe wie er selbst. Mit einem Worte, was man nennt, sein Doppelgänger in jeder Beziehung. Ende von Kapitel 5.